Die englische Freimaurerei also richtet sich weder gegen den eigenen Staat noch gegen das Königtum. Sie richtet sich nicht gegen den Adel und auch nicht gegen die Kirche. Es wurde bereits früher hervorgehoben, dass die Vereinigte Großloge von England eine der ersten war, die alle Beziehungen zum Grand Orient de France abbrach, als er 1877 das Weltbaumeistersymbol abschaffte. Diese Beziehungen wurden auch trotz vielfacher Bemühungen auf französischer Seite bis zum Ausbruch des Weltkrieges nicht wiederhergestellt, denn die englischen Freimaurer fordern den Glauben an Gott, wenn sie auch das Religionsbekenntnis der freien Überzeugung des Einzelnen überlassen. Gegen den Adel aber können sie schon deshalb nicht auftreten, weil ein Großteil des hohen und niederen Adels ihren Reihen angehört und vielfach die entscheidenden Stellen innehat. So ist der Stellvertreter des Großmeisters Herzog von Conau der bekannte Lord Amfthill. Der zugeteilte Großmeister ist der Baronet Thomas Frederick Halsey. Welche Stellung nimmt also die Freimaurerei ein? Sie ist staatserhaltend und fördert zugleich in tatkräftiger Weise die englische Weltherrschaft. Aus eben diesem Grunde wirkt sie den anderen Staaten gegenüber zersetzend und zerstörend, wofern sie sich dem englischen Imperialismus gegenüber ablehnend verhalten. Von republikanischen Neigungen oder Bestrebungen ist bei ihr so gut wie nichts zu verspüren. Das erklärt sich aber einfach aus der Tatsache, dass England schon seit 1689 Republik ist. Allerdings eine Republik mit einem König an der Spitze oder, anders ausgedrückt, eine parlamentarische Monarchie. Passt ihnen der König nicht, so haben sie immer die Möglichkeit, ihn abzusetzen oder die ganze Dynastie davon zu jagen, so wie sie seinerzeit die Stuarts weggeblasen haben. Das Band, das in England den Staat und die Freimaurerei so eng umschlingt, ist das der gemeinsamen Ziele und des gemeinsamen Vorteiles. Nach Weltbeherrschung strebt die Freimaurerei, nach Weltherrschaft strebt auch der britische Staat. Der Vorteil der Freimaurerei hängt mit den Vorteilen des englischen Staates aufs engste zusammen. Wohl und Wehe des einen Teiles ist gleichbedeutend mit dem Gedeihen und Verderben des anderen. Das bringt es mit sich, dass auch die Arbeitsweise beider in vielen Punkten eine verblüffende Übereinstimmung aufweist. Beide arbeiten mit Schlagworten, die auf die Irreführung der Massen berechnet sind. Es gibt in der Freimaurerei keine Gleichheit. Die Tatsache, dass den Befehlen der höchsten Grade widerspruchslos von den unteren Graden gehorcht werden muss, ist ein blutiger Hohn auf die vielgerühmte Gleichheit. Es gibt auch keine Freiheit. Die scharfe Zensur, der die Veröffentlichungen der Brüder unterliegen, steht in schreiendem Gegensatz zu jener Freiheit, die sie stets im Munde führen. Wie der Kampf gegen die Tyrannei, gegen die Barbarei, gegen die Unterdrückung geführt mit den Mitteln, mit der er geführt wird, haben wir bereits an zahlreichen Beispielen gesehen. Genau dieselben Schlagworte verwendet aber auch der englische Staat. Auch er kämpft für die Befreiung der kleinen unterdrückten Nationen, er kämpft gegen die Tyrannei der Mittelmächte, gegen die Barbarei, er kämpft selbstverständlich für die Gerechtigkeit, Humanität und Zivilisation. Genauso steht es mit dem Schlagwort Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gegenüber allen Nationen ist die Losung, die von der Freimaurerei öffentlich ausgegeben wird. In Wirklichkeit jedoch verwandelt sie sich zur größten Ungerechtigkeit gegenüber den Deutschen. Der Presse Bruder Northcliffs war kein Mittel zu schlecht, keine Lüge zu groß, keine Entstellung zu niedrig, um sie zu verwenden. Damit aber handelte er ganz im Geiste des größten Freimaurers des 18. Jahrhunderts, Voltaires, der seine Freunde wiederholt zur Lüge geradezu auffordert. Man muss lügen wie der Teufel, nicht bloß zaghaft, sondern keck und folgerichtig bis zum Ende. Und an anderer Stelle: Die Lüge ist nur dann ein Laster, wenn sie Böses stiftet. Sie ist eine sehr große Tugend, wenn sie Gutes zeitigt. Genau nach dieser Richtschnur hat insbesondere während des Krieges auch die englische Regierung gehandelt, welche die ganze Welt mit einem Meer von Lügen überschwemmte. Der Freimaurer bedient sich zur Erreichung seiner eigenen Ziele seiner Brüder, die er vorschiebt und für sich arbeiten lässt. Der ideal veranlagte Deutsche vielleicht weniger, umso mehr der praktisch denkende Engländer. Desselben Mittels bediente sich Englands Politik seit jeher und ganz besonders im Weltkrieg. alle Staaten, mit denen es auf freundlichem Fuße stand oder auch nur losere Beziehungen unterhielt, wurden nach Möglichkeit in den Krieg hineingezwungen. Man denke an Portugal, an die kleinen mittelamerikanischen Staaten wie Guatemala, Costa Rica und so weiter. Man denke an Japan, an Liberia und an jene Mächte, die, wie Brasilien, genötigt wurden, die Beziehungen zu den Mittelmächten abzubrechen. Von den eigenen Kolonialstaaten Kanada, Südafrika, Ostindien und Australien ganz zu schweigen. Durch wen aber wurden diese Staaten zu ihrer feindlichen Haltung bestimmt? Etwa durch die englische Regierung selbst? Das wäre vergebliche Mühe gewesen. Da wurden die Freimaurer in Tätigkeit gesetzt, in erster Linie selbstverständlich die eigenen Großlogen in den Kolonien sowohl wie im Ausland. Und die 30 englischen Distriktgroßlogen in Indien, Australien, Südafrika und den anderen Kolonien, dann die in Argentinien, Japan und China, haben gewiss ihre Schuldigkeit im vollsten Maße getan. Sie erreichten das, was der englischen Regierung als solcher unerreichbar gewesen wäre. Und die 677 englischen Logen im Ausland sind gar gewaltige Mithelfer, rechnet man jede Loge im Durchschnitt bloß mit 100 Logenbrüdern, so ist das ein Heer von 67.000 Ränkeschmieden, die bei der bekannten Beweglichkeit und Lebhaftigkeit der Freimaurer einen außerordentlichen Einfluss auszuüben in der Lage sein müssen, zumal wenn sie gleichgeartete Weisungen von Seiten der Hauptstelle der Vereinigten Großloge von England erhalten. Und nun gar erst ihr Einfluss auf die Brüder der anderen Staaten und Nationalitäten. Rechtzeitig hatte man dafür Sorge getragen, dass fremde Herrscher und machtvolle Persönlichkeiten dem Freimaurerorden eingegliedert wurden. So der Bruder Sultan von Sansibar, der Bruder Emir von Afghanistan, der Bruder Sultan von Johore, der japanische Staatsmann Bruder Vicomte Hayashi und 100 andere. Sie gehören englischen Logen an, andere wieder genießen als besuchende Brüder das Gastrecht der englischen Logen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Gesamtzahl der Freimaurer auf der ganzen Erde 2.358.140 beträgt. Derzeit dürfte die Gesamtzahl der Freimaurer über 3 Millionen bereits übersteigen. Und von diesen kaum 100.000 als deutsch oder deutschfreundlich angesehen werden können. Die restlichen 2,25 Millionen standen teils von vornherein im feindlichen Lager, teils wurden sie durch die zähe und zielbewusste Arbeit der Freimaurer der feindlichen Staaten hierfür gewonnen, teils nahmen sie an den Weltgeschehnissen überhaupt keinen Anteil. Man hat sich unendlich viel Mühe gegeben, klarzustellen, wem Deutschland und Österreich es eigentlich zu verdanken hatten, einer Welt von Feinden gegenüberzustehen. Auf die albernsten, einfältigsten und sinnlosesten Erklärungen und Deutungen ist man verfallen. Das Nächstliegende wurde übersehen, weil sich nur wenige über das Wesen, den Umfang und die Bedeutung der Freimaurerei ein Urteil gebildet hatten und die Stimmen dieser wenigen im Geschrei der allzu vielen ungehört verhallen mussten. Hier aber liegt nun tatsächlich des Rätsels Lösung. Die Heranziehung einer solchen Anzahl von Feinden ist aus einem Punkte restlos zu erklären. Aus der weltumspannenden, alles umfassenden Freimaurerei, an deren Spitze seit 2 Jahrhunderten England marschiert.